I just came back from the hospital because I had something in my eye from yesterday. Ich bin gerade aus dem Spital wiedergekommen. Ich habe etwas in mein Auge bekommen gestern. So the doctor put something in my eye and just pulled something out. Er hat in mein Auge etwas hineingetan und etwas herausgenommen. Put your chin on here. Hold still. Look eben that way. Stillhalten, Kinn auflegen. And when she was in there, whoa. Okay, let's try this again. And then she got it out. Und sie hat das rausbekommen. But my eye's a little bit funny right now. Aber mein Auge, das ist ein bisschen and seltsam. She put these drops in and it felt wonderful. Und sie hat diese Tropfen hineingetan, das hat es dann wunderbar angefühlt. She said, but those are going to wear off. Sie sagt, das wird nachlassen. So I said, can I take the bottle? Kann ich gleich die Flasche mitnehmen? No, you can't. Na, das geht nicht. Okay, we're talking about fasting. Wir sprechen über das Fasten. And Father, bless these words, I pray. Vater, bitte segne diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 2 weeks ago, I initiated the thought, and it was the thought of others, to begin a fast for the church. Vor 2 Wochen habe ich diesen Gedanken initiiert, und es war auch der Gedanke anderer, dass wir einfach zu fasten als Gemeinde. I asked you to just think about fasting, kind of get a frame of mind for it. Und ich habe euch gebeten, dass ihr einfach über das Fasten so ein bisschen nachdenkt, dass einfach so ein bisschen in euren Sinn kommt. So the first week was like my preliminary fast. Die erste Woche war so das vorläufige Fasten. Which meant like I just skipped breakfast and skipped lunch and tried to go as long as I can until I was hungry. Ich habe einfach so Frühstück ausgelassen, mal auch das Mittagessen und habe einfach geschaut, wie weit ich da komme, bis ich hungrig werde. And then just ate. Und dann habe ich wieder gegessen. And tried to stay away from sweets and coffee and ich habe so ein bisschen geschaut, dass ich mich da fernhalte von Süßigkeiten, von Kaffee. And stuff like that. And in solchen Dingen. And so it was a real, it was a shift for me. It took me a week to shift into a fasting mode. Das war wirklich eine Veränderung, ein Wechsel. Es hat irgendwie eine Woche gebraucht, um da hineinzukommen, in diesen Fastenstil hinein. Because in the West we very much have food on the brain. Weil im Westen hat man so einfach das Essen so im Kopf. Yeah, like in Liberia you don't have that. In Liberia ist es gar nicht so. We left the jungle at like 6 or 7 in the morning. So 6, 7 in der Früh sind wir dann in den Dschungel gegangen. To come back to Monrovia. Um dann zurück nach Monrovia zu kommen. There was no meal planned until 8 o'clock at night. Und da war gar kein Essen geplant bis 8 Uhr am Abend. The Liberians didn't eat all day until 8 o'clock at night. Den ganzen Tag über essen die gar nichts bis dann Abend wird 8 Uhr. And they all looked like Tarzan. Die schauen aber alle aus wie Tarzan. I mean, every one of them could be in some muscle book. Every single one. Jeder könnte irgendwie so in einem Muskelbuch sein. And you know, they said if you guys get hungry, then bring some snacks along the way. Und sie sagten nur, wenn ihr ein bisschen hungrig seid, dann bringt ein paar Snacks mit. So we did. Haben wir gemacht. If you offer it to the Liberian, they devoured it. Und wenn du es aber einem Liberianer angeboten hast, die haben es einfach so verschlungen. Because they were hungry. Weil sie hungrig waren. But in Liberia, you don't eat when you're hungry. Aber in Liberia isst du nicht, wenn du hungrig that bist. Has nothing to do with it. Die Dinge haben nichts miteinander zu tun. When you eat when it's time to eat. Und du isst einfach, wenn es dafür Zeit ist. And they only ate. They were only eating one time a day then. Und damals haben sie nur einmal pro Tag gegessen. In the morning. Bisschen in der Früh. So we have a lot. We have food on the brain here a lot in the West. Und wir haben das immer im Kopf. Essen, essen, essen. Going by a bakery, a bakery, and buying something, a piece of pizza. Wir kommen so vorbei an der Bäckerei und denken rein da und gleich was essen. When I'm at home, I'm always in the fridge. Is there something? Oder zu Hause. Here? Wir sind immer da im Kühlschrank da am tun. So my second week started last Sunday. And die zweite Woche hat letzten Sonntag begonnen. It's been wonderful. Oh, das ist wunderbar. And that's what I want to talk about today. Just the essence of fasting. Ich möchte einfach sprechen über das Wesen des Fastens, die Essenz. Fasting is a lifting. Fasten ist einfach ein hochgehoben werden. For us who are in Christ. Für die wir in Christus sind, wir werden hochgehoben. All the religions of the world are fasting. Alle Religionen der Welt fasten. Hare Krishna. Jehovah's Witnesses, Zeugen Jehova, the Mormons, die Mormonen, the Hindus, everybody, just alle. Everybody's fasting. Alle fasten sie. And they probably fast more than we do. Und wahrscheinlich fasten sie noch mehr als wir. Because they are searching, so they're fasting hard. Weil sie ja am Suchen sind und so fasten sie umso härter. And so our fast is a lot different than 99.9% of the fasting in the world. Und unser Fasten ist ganz anders als vielleicht 99,9% des Fastens in der Welt. And these people can have a wonderful time in their fast. Und auch diese Leute können einfach eine wunderbare Zeit erleben in ihrem Fasten. But our fast is different. Aber unser Fasten ist anders. Now I just experienced this lifting up. Ich erlebe einfach, wie ich erhoben, so aufgehoben werde. I skipped breakfast, I skipped lunch. Ich lasse das Frühstück aus, das Mittagessen. And I thought, I'll just go until I get hungry. Ich gehe einfach so, bis ich hungrig werde. And I'll just step through the hunger a little bit. Und dann gehe ich das ein bisschen durch, dringe da durch den Hunger. And if I don't feel well, und wenn ich mich nicht gut fühle, if I feel like really weak or something, wenn ich mich schwach fühle, then I'll just eat something small. Dann esse ich so eine Kleinigkeit. So Mary had, she had prepared some vegetable soup. Und die Mary hat so Gemüsesuppe vorbereitet. And then when I got home from the cellar work, und als ich nach Hause kam aus dem Keller von der Arbeit, said, I have some soup. Sagt sie, schau mal, da ist ein bisschen Suppe. I said, you know what? I'm not even hungry. Du weißt was, ich bin gar nicht hungrig. Thanks. And even after smelling it, I'm just not hungry. I'm just going to keep going. Du, ich bin nicht wirklich hungrig. Ich möchte einfach so weiter. And then about 10 o'clock at night, I had a little bowl of soup and went to sleep. Um 10 hatte ich so eine kleine Schüssel Suppe. Started ging the next schlafen, day. Am nächsten Tag. And one thing about this fast that's different from all the other fasts. Und eins, was bei uns einfach anders ist von als alle anderen Fastenweisen. I really determined in my mind. Ich habe wirklich bei mir in meinem Gedanken festgelegt. I have nothing to prove to anybody. Meinem Sinn einmal festgelegt, ich muss niemandem etwas beweisen. I have nothing to prove to myself. Und muss mir niemand nichts beweisen. And nothing to prove to God. Ich muss auch Gott nichts beweisen. As soon as I begin to think, I've gone a whole day without eating now, 2 days without eating. Und sobald ich gedacht habe, wow, das war jetzt ein ganzer Tag, ein zweiter Tag, ohne zu essen. I'm going to eat something on purpose. Dann werde ich doch etwas absichtlich essen. Because I don't want to be in competition with myself or. Damit das nicht so im Wetteifer liegen mit mir selber. I fast one day at a time. Ich faste so einen Tag nach dem anderen. And I don't connect them. I just fast today. Und ich tue es nicht so verbinden. Go as long as I can. Ich faste den einen Tag, schaue, wie weit das geht. And if I don't feel well. Und wenn ich mich nicht gut dabei fühle. Then I eat something. Dann esse ich was. And when Jesus was in the wilderness, als Jesus in der Wüste war, being tempted by the devil, und da getestet wurde oder geprüft wurde, you know, the devil wasn't looking for him. Der Teufel so much, hat nicht nach ihm geschaut. As much as Jesus was looking for the devil. Jesus hat nach dem Teufel geschaut, vielmehr. Jesus went out into the wilderness. Jesus hineingegangen in die Wüste. And he came out of the wilderness with the power of God. Und er kam aus der Wüste heraus in der Kraft Gottes. But Jesus in his fast, he was untouchable. Aber Jesus war in seinem Fasten einfach unanrührbar. It says that he only hungered after the 40 days. Es heißt dort, dass er erst nach den 40 Tagen hungrig wurde. He was not hungry. Er war nicht hungrig. He was carried by the Spirit of God. Er war getragen vom Geist Gottes. In Deuteronomy, God says, I carried you, Israel, like a father carries his son. In 5. Mose heißt es, ich habe euch getragen, Israel, wie ein Vater einfach seinen Sohn trägt. In chapter 1 and chapter 32. Kapitel 1 und Kapitel 32. I carried you like an eagle on like you would be on an eagle's wings. Ich habe euch getragen wie auf Adlers Flügeln. God wants to carry us. Gott möchte uns tragen. And so there's this lifting we're going to talk about in a moment. Und da ist dieses Erhobenwerden. God wants to lift us. Gott möchte uns einfach hoch zu sich heben. And this is what fasting is about. Und darum geht es im Fasten. Toward the end of the week, like Friday. So gegen Ende der Woche, gegen Freitag. I made a mistake in my fast that I want to talk about tonight. Machte ich einen Fehler in meinem Fasten und darüber möchte ich sprechen. I was feeling so good. Ich habe mich da so gut gefühlt. That I made this statement. Und da habe ich dann diese Aussage getroffen. I said, well, I feel so good. Oh, ich fühle mich so gut. I think I will fast 40 days. Ich glaube, ich werde 40 Tage fasten. I think I will fast 40 days. Ich glaube, ich werde jetzt 40 Tage fasten. It sounds so innocent. Das klingt so unschuldig. But it was a complete shift in my mindset. Das war aber ein völliger Wechsel in meinem Sinn. Because last week, 2 weeks ago, I said this. Denn vor 2 Wochen habe ich doch gesagt, that fasting is an exercise of dependency on God. Dass Fasten doch eine Übung ist, in der Abhängigkeit mit Gott zu leben. The fast itself, we need God. Für das Fasten selbst brauchen wir ja Gott. God, I can't do this. I don't want to do this. Gott, ich kann das nicht. Ich will es eigentlich auch gar nicht. If you want me to do this, aber wenn du möchtest, dass ich das tue, so that I can experience some kind of breakthrough, auf dass ich einen Durchbruch erleben kann, then do it. I'm available. Dann mach das. Hier bin ich. Do it in me. Bewirke das in mir. And after 5 days, nach 5 Tagen, 5 days after the first week, und 5 Tage nach der ersten Woche, God was doing it. hat es Gott auch gemacht. I was just felt ich habe like, es geliebt. Whoa, I felt like a kite. Gedacht, wow, es war wie so ein Drachen, der dahin schwebt. Just kind of sailing up there, and I felt da oben so very, when I went to the Word, it was like clear, and everything was clear. Es war so ganz klar. All of my spiritual faculties were like sharp. It's like meine geistigen Fakultäten, also sie waren ganz scharf. If I had to give someone counsel, it was on the money. Wenn ich jemanden Rat gegeben habe, dann war es direkt. Went to the Word, and it was like whoa. Ins Wort und denk, wow, da ist es schon. And I called my younger brother. Ich habe meinen jüngeren Bruder gerufen. And I said, hey, 2 o'clock in the morning on. So 2 Uhr früh rief ich ihn an. Friday night. I said, hey. Am Freitagabend. Sag hallo. Just want to say hi and. Möchte mal hallo sagen. He said, hey, Paul. Hey, Paul. He's like, who's this? Wer ist das? I said, Robert. No, Robert. He's like, which Robert? Which Robert? So what do you mean, which Robert? How many Robert? How many Roberts do you know? Wie viele Robert kennst du? He said, who is this? Wer ist das? This is your brother Robert. Dein Bruder Robert. He says, what's wrong with your voice? Und was ist da mit deiner Stimme los? I don't know. It sounds deep. Weiß nicht, klingt ein bisschen tiefer. So now I pray it stays like that. Und ich bete, dass es so bleibt. I think it sounds more manly. Das klingt ein bisschen männlicher. Anyway, I start talking to him. Ich habe angefangen, mit ihm zu reden. And he says, you know, I just split up with my partner. Und er sagt so, ja, ich habe jetzt da meine Geschäftspartnerschaft aufgegeben. Just a couple days ago. Vor ein paar Tagen. And I thought, wow, interesting. Interessant. And he's talking all about God. Und er spricht die ganze Zeit von Gott. Hold for like an hour. Um eine ganze Stunde. He said, Paul, it's 3 a.m. here. I gotta get up at 7. 3 Uhr you know? Früh. Ich muss aufstehen um 7. But it was such a breakthrough. Was war so ein Durchbruch? That God would separate these two. Dass Gott einfach diese trennen würde not voneinander. Not because the other guy's not a nice guy. Nicht weil der andere nicht auch ein netter Mensch wäre. He just doesn't have Christian values like we would know. Aber er lebt nicht christliche Werte, and so I wie thought, wir es wow, kennen. A breakthrough. Und habe gedacht, wow, ein Durchbruch. And I pray for my brother every night. Und ich bete für meinen Bruder einfach jeden Abend. On my knees. Auf meine Knie. I get on my knees every night. Ich gehe auf die Knie. First thing Abend. I pray for my mother. Zuerst bete ich für meine Mutter. For my 2 brothers. Für meine beiden Geschwister. And then I go there through all the family. Und von dort gehe ich weiter. I thought, wow, bete für die ganze Familie. A breakthrough. Da ist er, der Durchbruch. And this is what we're fasting for, a breakthrough. Und das ist das, wofür wir beten, für einen Durchbruch. So I made the statement in my heart. So habe ich dann diese Feststellung gemacht in meinem Herzen. I think I will fast for 40 days. You know? Ich denke, ich werde jetzt hier 40 Tage fasten. Totally contradicting what I had said, you know, 10 days prior. Und das stand in völligem Widerspruch zu dem, was ich da vor 10 Tagen davor gesagt hatte. That fasting is all about dependency on God. Dass das Fasten sich nur um diese Abhängigkeit von Gott dreht. I had it in my hand. Und plötzlich hatte ich es in meiner Hand. Like I'm in control, I'm fasting, you know. Ich habe es in Kontrolle. And this is cool. Ich faste und das this ist super. Is great. I like this. Ja, das suddenly mag ich. It's like I like this. Ja, das mag ich. And I should have said, Lord, if it's your will. Und ich hätte sagen sollen, Herr, wenn if es dein it's Wille your ist, will, wenn es dein Wille then ist, I'll fast as long as you want me to fast. Und dann werde ich lange fasten, wie lange du möchtest. But suddenly I was in control. Plötzlich habe ich aber die Kontrolle without ergriffen. Realizing it. Ohne es so zu erkennen. And then I started getting hungry. Und dann bin ich hungrig geworden. Saturday night, I was Friday night, I was hungry. Am Freitagabend war ich hungrig. It was last night, I got hungry. Gestern Abend war das. Went into the fridge, I thought just something small. Hin zum Kühlschrank, na was Kleines. Piece of cheese. Ein bisschen Käse. Second piece of cheese. Ein zweites Stück Käse. Mayonnaise on the cheese. Noch ein bisschen Mayonnaise drauf. And then the gherkin on the mayonnaise. Genau, noch ein bisschen was auf die Mayonnaise and then drauf. The second piece. Zweites Stück. Then a third piece. Drittes Stück. And a fourth piece. Viertes Stück. And then a little piece of chocolate. Und dann noch ein bisschen Schokolade dazu. And then another little piece of chocolate. Und noch ein Stück Schokolade. And another one. Und noch eins. And I eventually ate half of one of those big bars. Und dann habe ich so die Hälfte von eines dieser großen Schokoladentafeln gegessen. Only because there was only a half. Und das nur, weil nur die Hälfte da war. Because if there was the whole thing, I would have eaten the whole thing. Wenn wir die ganze Tag gewesen, hätte ich die ganze Tafel gegessen. And then I sat, this is like during my quiet time, you know, like during das my quiet time. Das ist während meiner stillen Zeit. You know, I'll be right back, Lord. Bin gleich wieder daher. And I sit back down and I just said, what is this all about? Und denke, oh, wow, was ist das? I mean, I would have eaten like 2 of those if there was more chocolate zwei davon there. Gegessen, wenn noch mehr da gewesen wären. Like I'm like out of control here. Ich bin völlig außer Kontrolle. So I said, okay, Lord, talk to me. Talk to Herr, me. I'm fasting, mir. You're God. Come on, talk to me. Ich faste und du bist Gott. And so I said, Lord, show me in your word. Herr, zeig mir deinem Wort. The issue. Was ist das Thema? In Jesus' name. In Jesu Namen. I flipped over the word. Ich habe das Buch aufgeschlagen. It fell right to Jeremiah 33:16. Ich bin direkt zu Jeremia 33, Vers 16. Which says, the Lord is my righteousness. Der Herr ist meine Gerechtigkeit. I said, exactly. Das Recht. And I've made fasting my righteousness. Und jetzt habe ich das Fasten zu meiner Gerechtigkeit gemacht. I just took it right in my hand. Ich habe es direkt in meine Hand genommen. And suddenly I was like a kite losing altitude. Und plötzlich war ich wie dieser Drachen, der da an Höhe verliert. I wish I had a video, you know, of these people who crash, you know, they're in these water kites and then they crash. Ja, also die Kitesurfer praktisch, wenn die runterkommen. And like that was me. Das war so bei mir. But it was a good experience. Das war eine gute Erfahrung. When we fast, we have power. Wenn wir fasten, dann haben wir Vollmacht. If we fast the right way in Christ. Wenn wir es richtig machen, und zwar in Christus. You know, when Jesus was being tempted by the devil, als Jesus vom Teufel da versucht wurde, it wasn't really even like a temptation. Da war es nicht mal eine echte Versuchung. Jesus was untouchable. Jesus war einfach unberührbar. He was so filled with God. Er war so voll von Gott. Of course he had to make a decision. Natürlich musste er eine Entscheidung treffen. But it was like shooting a spitball. You know what a spitball is? Das ist, als wenn man diese Spuckebällchen aus Papier. You take a piece of paper, you make a little ball, you put it in a straw. Kaust ein bisschen, gibst das in ein Rohr rein. And you shoot it at someone, the back of someone's Schuss. Head in a class. Und es landet hinten auf dem Rücken. That's what we did when we were kids. Das haben wir gemacht als Kinder. Und Schuss. It sticks Treffer. On the back of their neck. Hinten am klebt es. Satan's temptations for the Lord were like spitballs at a battleship. Satans Versuchungen für den Herrn, das war einfach wie diese Bußebällchen auf einem Schlachtschiff. Jesus was so filled with God. Jesus war so gefüllt von Gott. Do you think he even got tempted? Glaubt ihr, dass er irgendwie versucht God, turn those stones into bread. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann wandel doch das Brot in der Stein in Brot um. Oh, what a temptation. Was für eine Versuchung. What shall I do? Was soll ich machen? I am so hungry. Ich bin ja so hungrig. Nein. No, I must save the world. Ich muss die Welt retten. No, I must save the Nein. world. No, I cannot eat a piece of bread. No. Nein, nicht no, das Brot. No, get behind me, Satan. Hinter mich, Satan. I must save the world. Ich muss die Welt retten. I must suffer now and resist this temptation. Muss jetzt leiden und dieser Versuchung widerstehen. This temptation came like bing. Das kam so boing. It just came like a spitball off a piece of armor. Das war wie wenn so ein Pusteball da auf eine ganze Rüstung schießt. You know these soft guns? You never play soft gun. Habt ihr schon mal soft gun gespielt? It's like a soft gun at a tank. You know, wie wenn a panzer. Du soft gun auf einen Panzer schießt. Ping, ping, ping, ping, ping. And this is what we are if we do it the right way. Und genau so sind auch wir, wenn wir es richtig machen. Sure, you walk by a bakery, you think. Natürlich, du gehst an der Bäckerei vorbei. Apfelstrudel. Not today. Nein, nicht heute. This morning we had a great buffet. Heute früh hatten wir ein großartiges Buffet. And it smelled great. Hat großartig Vegetarian gerochen. Buffet for fasters. Ja, extra für Fastende. Vegetarisch. And someone said, let's go over. Jemand sagt, lass uns mal rübergehen. And I honestly did not feel hungry. Aber ich habe mich gar nicht hungrig gefühlt. But it was a temptation. Aber es war eine Versuchung. But it was not the kind of temptation that is a temptation. Es war aber nicht so eine Versuchung, die eine Versuchung an einer It's just richtigen Versuchung like, ist. Bing. Es war It's einfach like, so, bing. No, I'm not going to eat. Ich esse nicht. I'm not hungry. I feel fine. Ich bin nicht hungrig. I'm just going to skip it. Mir geht's gut. Ich werde es einfach it smells good. Übergehen. It's okay. Es riecht gut, aber okay. Now, in 1 Peter chapter 5, im 1. Petrus Kapitel 5, we find this principle. Da finden wir folgendes Prinzip. I don't have the PowerPoint. I didn't have it this morning. Ich habe das PowerPoint nicht dabei. Ich habe es auch heute früh nicht gehabt. Ich habe es in meinem Computer vergessen. And, I actually forgot it again tonight, but, und ich habe es auch heute vergessen, heute Abend. 1 Peter chapter 5. Just listen to this verse. 1. Petrus Kapitel 5. Hört mal zu. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God. Daher demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. That he may lift you up. Auf dass er euch erhebt. At the proper time. Zur rechten Zeit. There's a lifting up from God. Das ist ein Erheben, was durch Gott geschieht. And the word proper time is not the word chronos. Und dieses Wort zur rechten Zeit ist nicht das Wort chronos. Like a period of time. Was für eine Zeitperiode it's steht. The word kairos. Es ist vielmehr kairos. A definite point of time. Ein genauer und bestimmten Zeitpunkt. Humble yourself under the mighty hand of God. demütigt euch unter der mächtigen Hand Gottes. And he, und er, we could say he personally, er ganz persönlich, will lift you up, wird euch erheben at the proper moment, zur rechten Zeit. And that's our breakthrough. Und das ist der Durchbruch. Now the word humble yourself. Und dieses Wort demütigt euch. In the Greek is there's no reflexive there. Am Griechischen ist es nicht reflexiv. And it's in the passive. Es ist vielmehr in der Passivform. So there's action happening to us. Da ist eine Handlung, die auf dich einwirkt. But we're not the ones who are doing it. Aber wir sind nicht die handeln, sondern jemand anders handelt an uns. You only see that in a couple of translations. Das kann man eigentlich nur in ein paar wenigen Übersetzungen genauso sehen. It should actually say, es müsste eigentlich genauer heißen, be humbled, werdet gedemütigt, under the mighty hand of God, unter der mächtigen Hand Gottes, that he may lift you up. Auf dass er euch erhebt. So the action is coming from the mighty hand of God. Das heißt, die Handlung, die Wirkung kommt von Gott, von der mächtigen Hand Gottes. We just have to agree with it. Du musst einfach nur mit ihm zustimmen. Be humbled under the mighty hand of God. Werdet gedemütigt von der mächtigen Hand Gottes. And he will lift you up. Und so wird er euch erheben. At a definite point in time. Zur bestimmten Zeit. If you go to the verse before it, wenn du den Vers davor schaust, it says God resists the proud and gives grace to the humble. Da heißt es, Gott widersteht dem Stolzen und er gibt Gnade den Demütigen. A synonym of humility is dependency. Ein Wort, was genauso ist wie Demut, ist Abhängigkeit. And that's what fasting is all about. Und darum geht es im Fasten. It's an exercise of dependency on God. Es ist eine Übung in der Abhängigkeit von Gott. Not just for the breakthrough, nicht allein für die Durchbrüche, but for the fast itself, sondern um des Fastens selbst auch willen. He will lift me up in the fast. Er wird mich erheben im Fasten. And he will carry me. Und er wird mich tragen. In the fast. In dem Fasten. And if I'm being tortured by not eating, und wenn ich mich da irgendwie quälen lasse, indem ich nicht esse, then you're missing the point. Dann verpasst du dann den Punkt. Legalism kills fasting. Gesetzlichkeit bringt das Fasten förmlich um. I talked to so many people say my last fast was just a terrible experience. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen, die sagen, mein letztes Fasten, das war so eine schreckliche Erlebnis. Because somehow we think it's about a discipline not to eat. Und wir denken, das wäre so eine Disziplin, dass wir dann nicht essen. But it's a discipline to depend on God. Aber es ist vielmehr eine Disziplin, uns von Gott abhängig zu machen. Be humbled under the mighty hand of God. Werdet gedemütigt unter der mächtigen Hand Gottes. God gives grace. Denn Gott gibt ja Gnade to the humble, den Demütigen, to those who are dependent on him. Denen, die sich von ihm abhängig machen. There's a grace that he pours out. Er hat eine Gnade, die er da ausgießt. So with that understood, und wenn wir dies also verstehen, be humbled under the mighty hand of God. Werdet gedemütigt unter der mächtigen Hand Gottes. Aha. Ah. So now we begin to recognize that God is far more at work in my life than I ever imagined. Jetzt fangen wir an zu verstehen, dass Gott viel mehr einfach in unserem Leben wirkt, als wir uns das nur vorstellen können. I begin to recognize circumstances are coming possibly from the Lord. Und jetzt erkenne ich da, dass diese Umstände sehr wahrscheinlich vom Herrn selbst kommen. Because God put such a premium on humility. Weil Gott einfach so einen Schwerpunkt, so eine Bedeutung auf Demut legt. So that he can pour his grace upon us. Auf dass er seine Gnade einfach über uns ausgießen kann. And he can lift us. Und uns erheben kann. And blow on us like a kite. Und dann auf uns blasen kann, dass wir so daher schweben wie ein Drachen. And we can experience being mounted up with wings as eagles. Und so erleben, wie wir dann uns emporschwingen auf Adlerflügeln. And walking on water spiritually. Oder geistlich auf dem Wasser gehen. Remember that guy Tim Tebow we talked about last year? Erinnert ihr euch noch an Tim Tebow this letztes Jahr? Superstar football player in college. Dieser American football Superstar. This guy was like he won the trophy for being the best college football player two years in a row. Zweimal hintereinander, dass der beste College football player war in Amerika. But what was interesting, he's a Christian. Aber interessanterweise, er ist ein Christ. And he put Bible verses under his eyes. Und er hat so Bibelverse da unter seine Augen gemalt. Because football players have a black, they put black under their eyes to protect the reflection of the light. Sie geben so schwarz unter die Augen, um praktisch Schutz zu haben vor der Reflexion des Sonnenlichts. So he took a white pen and he put John 3:16. Er nahm also so einen weißen Stift und hat dann Johannes 3:16 draufgeschrieben. And different verses in the black. Und andere Verse hat er so in das schwarze hineingeschrieben mit At weißem the championship Stift. Game, Und beim Meisterschaftsspiel he put John 3:16. Gab er Johannes 3:16 drauf. 93 million people went to Google to see what John 3:16 was. Und 93 Millionen Menschen haben gegoogelt, was Johannes 3:16 bedeutet. So then he went into the professionals. Dann ist er ins Profilager gewechselt. And he didn't play so much first year. Und im ersten Jahr hat er nicht so viel gespielt. Second year. Zweites Jahr. The team he was on was doing really bad. War es so, dass das Team, wo er spielte, einfach sehr, sehr schlecht spielte. So the crowd said, Tebow. Aber die Massen haben gerufen, Tebow. So they put him in there. Also haben sie ihn eingesetzt. He took the team that was in last place. Und so hat er das Team da beflügelt, was auf dem letzten Platz war. And kept miraculously winning games. Und er hat ein Spiel nach dem anderen mit dem Team always gewonnen. From behind at the end. Supernatural. Und sie waren immer, lagen sie schon hinten und haben dann aufgeholt und gewonnen. Took them to the playoffs. Er ist hin zu den Endspielen gekommen. First round of the playoffs, they beat this very powerful Pittsburgh Steelers team. Und das erste, was geschah bei den Playoffs, war, dass sie einfach die Pittsburgh Steelers geschlagen haben. Next game they lose, they're out. Okay. Nächstes Spiel haben sie verloren, dann waren sie draußen. They trade him to New York. Dann haben sie ihn verkauft an New York. And they said to him, you have a 50-50 chance of becoming the starting quarterback. Und haben gesagt, 50-50, dass du da auch spielst als Quarterback. But they never played him. Aber sie haben nie dann auch spielen lassen. And on top of that, like 12 of the team members went to the newspapers. Aber was dann darüber hinaus kam, war, dass 12 seiner Mannschaftskameraden irgendwie so hinterrücks an die Zeitung gingen. Anonymously. So anonym. And slandered him. Und sie haben ihn verleumdet. Said he stinks, he's not a football player. Sie haben gesagt, er stinkt, er ist kein Football Player. Anonymously shredded him. Und sie haben ihn einfach zerstückelt. Like 12 players. Haben 12 Spieler. It was a disgrace. Das war einfach so eine ungnädige Sache. And then like a month later, und einen Monat später, the newspapers slandered his character because of a lie. Wurde aufgrund dieser Lügen dann verleumdet. All over America. In ganz Amerika. Just slandered him. Sie haben ihn einfach verleumdet. He has no character. Er hätte keinen Charakter. Because he said he didn't want to play another position. Weil er sagte, er möchte nicht auf eine andere Position spielen. He didn't say he wouldn't. Er sagt nicht, dass er es nicht tun and würde. Everybody said he refused. Die Leute haben einfach behauptet, dass er es abgelehnt hätte. And they made this huge thing about him that he has no character and slandered him all across America. Ein Ding daraus gemacht, dass er keinen Charakter hätte und haben ihn da einfach sein Ansehen in der Öffentlichkeit zerstört. And even this one newscaster I was watching, this sports guy, right? Und dann gab's da so einen Sportberichterstatter. He says this. He says, I bet my life. Er sagt, ich wette also er sein Leben. That Tim Tebow will not play professional football anymore. I bet my life. Dass Tim Tebow keinen Profi Football mehr spielen wird. Because he stinks. Er wettet da sein Leben drauf, weil er stinkt. And the other guy says to him. Und der andere sagt zu ihm. You bet, like you want to bet your life on this? Du willst wirklich dein Leben drauf? He says, I bet my life. Und er sagt, dass er sein Leben darauf verwettet. Like just open slander. So eine offene Verleugnung. But you know what? Aber wisst ihr was? Be humbled under the mighty hand of God. Werdet gedemütigt unter der mächtigen Because Hand Gottes. Because before God lifts you up, denn bevor Gott dich erhebt, God takes you down. Nimmt dich Gott runter. The same word is used for Jesus. Die gleichen Worte werden für Jesus verwendet. In Philippians chapter 2. In Philipper Kapitel 2. It says that Jesus emptied himself. Da heißt es, Jesus sich selbst entäußerte. And through obedience went to the cross. Gehorsam ans Kreuz ging. Endured the cross. Und das Kreuz ertrug. And therefore. Und daher. Therefore, because he humbled himself and endured the cross. Deswegen, weil er sich gedemütigt hat und das Kreuz ertragen hat. The same word. Gleiche Wort. God lifted him up. Hat Gott ihn erhoben. But the word is highly lifted him up. Hat er ihn hoch erhoben. Above every name. Über jeden Namen. To the glory of God. Zur Herrlichkeit Gottes. And God wants to lift us up above. Und Gott möchte uns erheben, einfach drüber. Above the problems of our finances. Über die Probleme unserer Finanzen. Above all the different problems we face. Über all die verschiedenen Schwierigkeiten, he wants mit denen wir konfrontiert sind. To look down on them. Er möchte, dass wir drauf niederschauen. Not be under them. Und nicht unter ihnen sind. But we have to have this one thing right. Aber das eine müssen wir da richtig machen. It's not about us. Es liegt nicht an uns. If I do my fast wrong, wenn ich meinen Fasten vielleicht verkehrt mache, you will become a proud person. Dann werde ich dabei eine stolze Person werden. And you will begin to not look down on circumstances. Und dann wirst du nicht da runterschauen, herabschauen auf deine Umstände. You begin to look down on people. Du wirst herabschauen auf andere Leute. Because there's nothing that can make us more spiritually arrogant. Denn es gibt nichts, was uns da geistlich arroganter machen kann than fasting. Als Fasten. Remember in Luke chapter 18? Denk mal an Lukas Kapitel 18. It says the Pharisee who despised people. Es sind die Pharisäer, die die anderen Menschen verachtet haben. The Pharisees who hated people. Die Pharisäer, sie haben andere Menschen gehasst. The Pharisee went into the temple and prayed. Er ging in den Tempel und betete. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. No, it wouldn't, it would be El Shaddai, Elohim. Elohim. I thank you. I thank you that I'm not like them. Dass ich nicht so bin. Thank you, I'm not like them. Danke, dass ich nicht so bin wie sie. I fast. Ich faste. Twice a week. Zweimal. And I tithe of everything. Und ich gebe den Zehnten von allem. If you do your fast wrong, deinen Fasten verkehrt machst, you could end up far more unspiritual than when you started. Dann kann es sein, dass du da endest noch viel ungeistlicher als am Anfang deines Fastens. You can do it in your natural strength. Weil es ist auch möglich, dass du es einfach in deinem natürlichen Stärke vollziehst. But it's quite possible. Und es ist auch sehr gut möglich. The hand of God will not let you. Dass die Hand Gottes dich nicht dazu. He may even make you hungry. Dass er es machen wird. He dich hungrig may machen. Even resist you. Dass er dir da widersteht. Because there's so much natural strength there. Weil so viel natürliche Stärke da ist. God wants us to depend on him. Gott möchte, dass wir von ihm abhängig sind. Fasting is an exercise. Fasten ist eine Übung in der Abhängigkeit zu Gott, so that we can see breakthroughs. Auf dass wir Durchbrüche erleben können. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, danke heute Abend. For who you are. Dafür, wer du bist. And I just pray tonight. Maybe there's somebody here. Und ich bete, vielleicht ist heute Abend jemand hier. Your friend invited you. Vielleicht hat dich ein Freund, eine Freundin eingeladen. Or your dad brought you. Oder dein Vater hat dich hergebracht. You heard about us in the internet somehow. Du hast von uns gehört im Internet irgendwie. You're here for some reason. Aus irgendeinem Grund bist du jetzt hier. But you've never made a decision. Aber du hast noch nie diese Entscheidung getroffen. To ask Jesus to come into your life. Jesus zu bitten, dass er in dein Leben kommt. He knows where you're sitting right now. Er weiß genau, wo du sitzt. He knows your doubts. Er kennt deine Zweifel. He knows your fears. Deine Ängste. He knows your thoughts at this very second. Er kennt deine Gedanken jetzt in diesem Moment. He sees where your eyes are at. Er sieht, wo deine Augen hinstreifen. He wants to know you. Er möchte dich kennenlernen. The Bible says that Jesus knocks on the door. Die Bibel sagt, dass Jesus an die Tür klopft. And if we open the door, und wenn wir diese Tür öffnen, he says, if you open the door, I will come in. Wenn wir die Tür öffnen, wird er hineinkommen. He will come into your life. Er wird hineinkommen in dein Leben. With all the authority of heaven. Mit all der Autorität des Himmels. He will flood your heart with peace. Er wird dein Herz überfluten mit Frieden. And joy and love. Und mit Freude und mit Liebe. With a sense of destiny. Und du wirst einfach spüren, dass du eine Bestimmung dann hast. Security, significance. Und du wirst Geborgenheit erleben. He puts nach these Bedeutung. Things in our hearts. Und all diese Dinge legt er in dein Herz hinein. If you've never had an encounter with the risen Christ, wenn du noch nie diese Begegnung hattest mit dem auferstandenen Christus, I'd like to pray for you right now, dann möchte ich jetzt für dich beten, that you would. Dass du das erlebst. Would you pray with me? Würdest du mitbeten? A simple prayer. Ein einfaches Gebet. But I want you to say it with, I want you to say it out loud quietly. Aber ich möchte, dass du es für dich im Stillen auch mitbetest. Ready? Here we go. Bist du bereit? God in heaven. Gott im Himmel. Can you say that? God in heaven. Kannst du das sagen? Gott im Himmel. Forgive me all of my wrong. Vergib mir alles, was ich da falsch gemacht all habe. All the wrong things I've done. All die verkehrten Dinge, die ich getan all habe. All the selfish things I've done. All diese eigensinnigen Dinge, diese Selbstsucht. And forgive me through Jesus Christ, your son. Und vergib mir durch Jesus Christus, deinen Sohn. See, Jesus died for you. Jesus ist für dich gestorben. So that the Father could forgive you and cleanse you. Auf dass der Vater dir vergeben kann und dich reinigen kann. Can we pray that one more time? Möchtest du noch einmal mit mir beten? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. All of my wrong. All die verkehrten Dinge, die ich getan habe. And selfish things I've ever done. Und diese egoistischen Dinge, die ich gemacht habe. Through Jesus Christ, your son. Vergib mir durch Jesus Christus, deinen Sohn. If you've prayed that tonight, und wenn du das heute Abend gebetet hast, tell somebody. Sag es jemandem. You can tell me. Du kannst es mir sagen. You can even walk by me and wink. Du kannst vielleicht eben so kurz einem Augenzwinkern, wenn du bei mir vorbeigehst. And I'll know. Und weiß ich. But you have to tell somebody. That's important. Aber sag es jemandem, das ist wichtig. Holy Spirit, we ask that you would shine your light in our hearts right now. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du einfach mit deinem Licht hineinscheinst in unser Herzen jetzt. If there's anything there that's weighing us down, you just want to take it from us and release it. Wenn es da etwas gibt, was uns irgendwie niederdrückt, nimm das von uns und setz uns frei. And I got this picture. I'll share it with you tonight. Und ich habe das so ein Bild erhalten und ich möchte es euch einfach heute Abend erzählen. I got this picture of some people having so many thoughts that these thoughts have gotten you in a knot. Es gibt Leute einfach unter uns, die so viele Gedanken sich machen, dass diese Gedanken sie einfach irgendwie hineinzerren wie in einen Knoten. And like a ball of yarn that gets all tangled. Wie so ein Wollknäuel, was sich immer mehr verknäuelt und ja. And Jesus says, just give the whole thing to me. Und Jesus sagt, gib mir das ganze Knäuel. Don't try to figure it out. Versuche nicht, das irgendwie zu entwirren. Exactly. And the second picture was the same kind. It was a picture of spaghetti. Und das zweite Bild war genauso. Es war ein Bild von Spaghetti. And the spaghetti was all tangled. Die Spaghetti waren auch total verknotet und. Yeah. And then the Holy Spirit just comes, the oil of the Holy Spirit. Und das Öl des Heiligen Geistes kommt. And he pours on this knot that we've created, and it just unknots. Und gießt das Öl aus auf dieses Wirrwarr, dieses Wollknäuel, was wir da produziert haben, und plötzlich löst sich alles. And so just give God that ball of yarn that's tangled. Und gib Gott einfach dieses ganze Wirrwarr, dieses Wollknäuel, alles, was sich da so verstrickt hat. He wants to give your mind rest. Er möchte einfach, dass dein Verstand zur Ruhe kommt. And he takes it and he says, it's not your problem anymore. Und er nimmt es und er sagt dir, es ist nicht mehr dein Problem. It's my problem. Es ist mein Problem, sagt der Herr. I will take care of it. Ich werde mich darum kümmern. Give me the whole thing. Gib mir das Ganze einfach hin. Don't try to fix it. Versuch es nicht irgendwie wieder in Ordnung zu bringen. Just give it to me. Gib es mir. My yoke is easy and my burden is light. Mein Joch ist leicht, meine Last ist sanft. Thank you, Lord. We want to sense your lightness as we fast and as we seek you. Ja, wir wollen einfach deine Leichtigkeit spüren, wenn wir fasten und dich suchen. Thank you, Lord. Danke, Herr. If you need prayer, or you need someone to bless you or give you a prophetic word, then go to the prayer room now. The prayer team will be waiting. Wenn du Gebet brauchst oder vielleicht jemanden brauchst, der dich segnet oder ein prophetisches Wort über dich ausspricht, dann geh in den Gebetsraum. And then a woman came to me during the worship night and she gave me Psalm 105. Und eine Frau gab mir bei der Worship Night Psalm 105. And she said it was a great psalm to read during the fast. Und sie sagte nur, das ist ein großartiger Psalm, der passt sehr gut zum Fasten. So let's be reading Psalm 105. Und so lesen wir einmal Psalm 105.